Glück, niemals voller Glück mein Herz. Und was fängt man am End mit dem Herzen an, wenn es keinen gibt, dem man es schenken kann? Ich hab vielleicht noch nie geliebt, weiß nur, dass es schön sein kann. Oft schon glaub ich, jetzt ist die große Liebe da. Und ich schloss dann schnell die Augen zu. Als ich aber später wieder in das Leben sah, dann verflog der schöne Traum im Nu. Ich hab vielleicht noch nie geliebt, alles war nur Flirt, nur Scherz. War noch nie zu Tod betrübt, nie war voller Glück mein Herz. Und was fängt man am End mit dem Herzen an, wenn es keinen gibt, dem man es schenken kann? Weiß nur, dass es schön ist.